Maximal Spezial. Premiere. live maximal spezial. Thank you. deep soul. Honey, I am brainwashed, 'cause you made me so for a while. Swallowing my mind. Wicked black hole, your deep soul. Deep black hole, your deep soul. Deep black hole, your deep soul. And your evil smile, honey, evil smile. Honey, your black hole, your deep soul. Your black hole, your deep soul. Your black hole, your deep soul. And your evil smile, honey, evil smile. Maximal. Maximal Spezial.

ist Freitagabend. Ist Sunshine Live maximal. Sunshine Live maximal. Spezial. We'll be right back. Sunshine Live Maximal. Thank you. ist Freitagabend. Hier ist Sunshine Live Maximal. Original Spezial. Bye. ist Freitagabend. Hier ist Sunshine Live Maximal. dancing sweet. Don't mind it, you're the bad and sick. Don't mind it, you come prancing sweet. Es ist Freitagabend. Hier ist Sunshine Live Maximal. Sunshine Life.